Das sind unsere aktuellen Themen. Internationaler Tag für Menschen mit Behinderung, Unfall in Holte und 18. Spieltag in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Alex Holzmeier vom Lebensgarten Steierberg ist auf die Weltklimakonferenz in Paris eingeladen. Grund dafür ist die Solartankstelle Lebensgarten. Diese ist die älteste in ganz Niedersachsen und wird nach einem deutschlandweit einzigartigen Konzept betrieben. Hersteller und Forschungsträger sind deshalb auf den Lebensgarten Steierberg aufmerksam geworden. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann macht auf das weltweite Event Map My Day aufmerksam. Heute ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Für Millionen Menschen sind Stufen das häufigste Hindernis im Alltag. Beermann ruft dazu auf, mehr auf Menschen mit Behinderung zu achten und sich zum Beispiel auf speziellen Internetseiten Orte zu markieren, die gut für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Zu einem Unfall kam es am gestrigen Morgen auf der Kreisstraße 34 von Weberkuhle in Richtung Wietzen. Eine 22-jährige Autofahrerin kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Feuerwehren Eule und Wietzen konnten die schwerverletzte Fahrerin befreien. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Bremen geflogen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am kommenden Wochenende kommt es zum 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Als erste Partie beginnt um 11 Uhr das Spiel Inter Kummerter Nienburg gegen den SSV Rodewald. Kummerter Coach Roland Fiedler erwartet einen schweren Gegner. Ja, ich spiele Rodewald gar nicht gerne. Schwer zu spielen eine Mannschaft, wenn sich das System der Rodewalder nicht geändert hat, jetzt eine knappe Geschichte. Aber ich denke, wir haben jetzt auch aus der Historie gelernt und wissen jetzt auch, dass wir Rodewald nicht wieder auf den Leim gehen können. Die restlichen Spiele starten um 14 Uhr. Der ASC Nienburg empfängt Liebenau, Haßbergen trifft auf Steierberg, Münchenhagen muss nach Stöckse, Kreuzrug-Hodesdorf empfängt Rehburg, Eistrup spielt gegen Lese, Seppenhausen-Balge gegen Husum und Loccum trifft auf Nendorf. Ob die Spiele ausgetragen werden können, hängt allerdings noch vom Wetter und den entsprechenden Platzverhältnissen ab. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.